Mit deinen Einflüsterungen hättest du mich bald dazu gebracht, wie ein Tier auf allen Vieren zu gehen. Nein, niemand bleibt hier zurück, auch nicht Grima. Grima reitet mit uns. Geh, du hast noch Zeit, von deinem Schwert den Rost abzukratzen. Gnade, Gebieter, winselte Schlangenzunge und warf sich zu Boden. Habt Erbarmen mit einem, der sich in eurem Dienst aufgerieben hat. Weist mich nicht von eurer Seite. Ich wenigstens will euch beistehen, wenn alle anderen fort sind. Schickt euren getreuen Grima nicht fort. Ich erbarme mich, sagte Theoden, und weise dich nicht von meiner Seite. Ich reite mit meinen Männern in den Krieg. Ich befehle dir, mitzukommen und deine Treue zu beweisen. Schlangenzunge blickte von einem Gesicht zum anderen. Er schaute drein wie ein gehetztes Tier, das eine Lücke im Kreis seiner Verfolger sucht. Er leckte sich mit seiner langen, blassen Zunge die Lippen. Ein solcher Entschluss wäre vielleicht zu erwarten von einem König aus dem Hause Eol, wenn er auch alt ist, sagte er. Doch wer ihm wahrhaft treu ist, würde ihm die schwindenden Jahre nicht noch verkürzen wollen. Doch ich sehe, dass mein Rat zu spät kommt. Andere, die der Tod meines Herrn wohl weniger bekümmern würde, haben schon sein Ohr gefunden. Wenn ich ihr Werk nicht ungeschehen machen kann, so hört auf mich wenigstens in einem, Gebieter. Einer, der euren Sinn kennt und eure Befehle achtet, sollte in Edoras bleiben. Er nennt einen Treuhänder. Lasst euren Ratgeber Grima alles hier verwahren bis zu eurer Rückkehr. Oh, möchten wir sie noch erleben, wenn auch kein kluger Mann viel Hoffnung sehen wird. Eomer lachte. Und wenn dieses hohe Amt dich vom Krieg nicht befreit, edler Schlangenzunge, sagte er, welches minder ehrenvolle würdest du dann übernehmen? Einen Sack Mehl in die Berge hinaufzutragen, sofern jemand bereit wäre, dir einen anzuvertrauen? »Nein, Eomer, du hast Herrn Schlangenzunges Absichten nicht vollständig verstanden«, sagte Gandalf und sah den Ratgeber durchdringend an. »Er ist frech und gerissen. Selbst jetzt noch spielt er mit der Gefahr und holt einen kleinen Vorteil heraus. Stunden meiner kostbaren Zeit hat er mich schon vergeuden lassen.« »Nieder mit dir, du Schlange!« rief er plötzlich mit gewaltiger Stimme. »Auf den Bauch mit dir!« »Seit wann hat Saruman dich gekauft? Was war der versprochene Preis? Wenn alle Männer tot wären, solltest du deinen Anteil am Schatz nehmen und die Frau, die du begehrst? So lange schon schleichst du ihr nach und belauerst sie mit deinem Blick.« »Das wusste ich schon«, murmelte er. »Aus diesem Grund vergaß ich schon einmal das Gesetz der Halle und wollte ihn erschlagen. Doch es gibt noch andere Gründe.« Er wollte Grima näher treten, aber Gandalfs Hand hielt ihn zurück. »Eowyn ist nun außer Gefahr«, sagte der Zauberer. »Aber du, Schlangenzunge, hast für deinen wahren Herrn getan, was du konntest. Einen Lohn wirst du dir verdient haben. Doch Saruman ist oft nicht bei der Sache in solchen Geschäften. Ich würde dir raten, schnell zu ihm zu gehen und ihn an deine treuen Dienste zu erinnern, sonst könnte er sie vergessen.« »Du lügst«, sagte Schlangenzunge. »Diese Worte gehen dir zu oft und zu leicht von den Lippen«, sagte Gandalf. »Ich lüge nicht.« »Seht, Theoden, hier kriecht eine Schlange. Sie mitzunehmen wäre nicht ungefährlich, und ebenso wenig könnt ihr sie hier lassen. Sie totzuschlagen wäre nur gerecht. Aber sie war nicht immer, was sie jetzt ist. Sie war einmal ein Mensch und hat euch auf ihre Weise Dienste erwiesen. Gebt ihm ein Pferd und lasst ihn ziehen, wohin er will. Welchen Weg er dann wählt, daran werdet ihr ihn erkennen.« »Hast du gehört, Schlangenzunge?« sagte Theoden. »Du hast die Wahl. Reite mit mir in den Krieg und lass uns in der Schlacht sehen, ob du treu bist, oder gehe nun, wohin du willst. Doch dann, wenn wir uns je wieder begegnen, werde ich kein Erbarmen mehr kennen.« Langsam stand Schlangenzunge vom Boden auf. Aus halb zugekniffenen Augen sah er sie an. Zuletzt erforschte er Theodens Gesicht. Er machte den Mund auf, als wollte er etwas sagen. Dann plötzlich richtete er sich hoch auf. Seine Hände zuckten, seine Augen glitzerten. So viel Hass sprach aus ihnen, dass die Männer zurückwichen. Er bleckte die Zähne und dann mit einem zischenden Laut spuckte er dem König vor die Füße und flitzte zur Seite davon die Treppe hinunter. »Ihm nach«, sagte der König, »seht zu, dass er niemandem etwas tut, aber verletzt ihn nicht und hindert ihn nicht. Gebt ihm ein Pferd, wenn er eines will.« »Und wenn eines ihn tragen will«, sagte Eomer. Einer der Wächter rannte die Treppe hinunter, ein anderer ging zu der Quelle am Fuß der Terrasse und schöpfte Wasser in seinen Helm. Damit spülte er die Steine, die Schlangenzunge besudelt hatte. »Nun kommt, meine Gäste«, sagte Theoden, »kommt und stärkt euch, so gut es die Eile erlaubt.« Das große Haus. Schon hörten sie unten in der Stadt die Herolde rufen und die Kriegshörner schallen. Denn der König wollte aufbrechen, sobald die Männer aus der Stadt und ihrer Umgebung gerüstet und zusammengerufen sein konnten. An der Tafel des Königs saßen Eomer und die vier Gäste, und auch Frau Eowyn war zugegen, die dem König aufwartete. Sie aßen und tranken rasch, die anderen schwiegen, während Gandalf auf Theodens Fragen über Saruman antwortete. »Wie weit sein Verrat zurückreicht, wer kann es wissen?« sagte Gandalf. »Er war nicht immer tückisch. Kein Zweifel, einst war er ein Freund Rohans, und auch als sein Herz kälter wurde, fand er euch noch immer nützlich. Aber nun hat er schon lange auf euren Untergang hingearbeitet und euch Freundschaft nur noch vorgespiegelt, bis alles bereit war. In diesen Jahren hatte Schlangenzunge leichtes Spiel, und alles, was ihr tatet, war bald darauf in Isengard bekannt, denn euer Land lag offen und Fremde kamen und gingen. Und stets hattet ihr ein offenes Ohr für Schlangenzunges Einflüsterungen. Er vergiftete eure Gedanken, erkältete euer Herz und schwächte eure Glieder, während andere untätig zuschauen mussten, denn er lenkte euren Willen. Als ich aber Saruman entkommen war und euch gewarnt hatte, war die Maske für jeden, der Augen im Kopf hat, zerrissen. Danach wurde das Spiel für Schlangenzunge gefährlicher. Immer musste er versuchen, euch aufzuhalten, euch nicht zur Sammlung aller Kräfte kommen zu lassen. Darin verfuhr er sehr geschickt. Er schläferte den Argwohn ein und machte sich die Furcht der Leute zunutze, je nach Gelegenheit. Erinnert ihr euch, wie heftig er darauf bestand, kein Mann dürfe für ein unnötiges Geplänkel im Norden abgestellt werden, weil die unmittelbare Gefahr doch von Westen komme? Er hat euch überredet, Eomer die Verfolgung der durchs Land ziehenden Orks zu verbieten. Hätte Eomer sich Schlangenzunges Befehl, den er aus eurem Munde hören musste, nicht widersetzt, so hätten diese Orks inzwischen Isengard erreicht und ein wichtiges Pfand mitgebracht. Zwar nicht dasjenige, das Saruman über alle Maßen gern haben wollte, doch immerhin zwei von meinen Gefährten, Mitwisser eines Geheimnisses, das uns eine Hoffnung gibt, über die ich selbst zu euch, Herr, jetzt noch nicht offen sprechen kann. Nicht auszudenken, was sie jetzt erdulden müssten oder was Saruman vielleicht zu unserem Verderben aus ihnen herausgepresst hätte. »Eomer verdanke ich viel«, sagte Theoden. »Ein treues Herz darf wohl ein freches Mundwerk haben.« »Sagen kann man auch«, sagte Gandalf, »dass dem scheelen Blick die Wahrheit schief erscheint.« »Ich muss blind gewesen sein«, sagte Theoden. »Am meisten verdanke ich dir, mein Gast. Wieder einmal bist du zur rechten Zeit gekommen. Ich möchte dir, ehe wir aufbrechen, ein Geschenk machen. Ein Geschenk deiner Wahl. Du musst es nur benennen, von allem, was mein ist, mein Schwert allein ausgenommen.« »Ob ich rechtzeitig gekommen bin, wird man noch sehen müssen«, sagte Gandalf. »Doch was euer Geschenk angeht, König, so wähle ich eines, das ich gut gebrauchen kann, weil es schnell und zuverlässig ist. Gib mir Schattenfell. Bisher habt ihr ihn mir nur geliehen, wenn man das Laien nennen kann. Aber nun soll er mich in ein großes Wagnis hineintragen, bei dem Silber gegen Schwarz steht. Dabei möchte ich nichts aufs Spiel setzen, das nicht mir gehört. Und wir sind schon Freunde geworden.« »Du triffst eine gute Wahl«, sagte Theoden, »und heute gebe ich ihn dir mit Freuden. Doch es ist ein großes Geschenk. Schattenfell hat nicht seinesgleichen. In ihm ist eines der mächtigen Rosse aus alter Zeit wiedergekehrt. Ein solches wird es kein zweites Mal geben. Und euch allen, meine Gäste, will ich schenken, was ihr in meiner Rüstkammer finden mögt. Schwerter braucht ihr nicht, aber dort haben wir Helme und Panzerhemden von feinster Arbeit, Geschenke, die meine Väter aus Gondor bekamen. Sucht euch etwas aus, ehe wir uns auf den Weg machen, und möge es euch gute Dienste leisten.« Rüstzeug aus der Kammer des Königs, und Aragorn und Legolas legten schimmernde Panzerhemden an. Auch Helme nahmen sie und runde Schilde, die Buckel mit Gold überzogen und mit grünen, roten und weißen Edelsteinen besetzt. Gandalf nahm kein Panzerhemd, und Gimli brauchte keines, denn selbst wenn sich eines in seiner Größe gefunden hätte, so gab es doch in allen Rüstkammern von Edoras keines von besserer Machart als seinen kurzen Harnisch, der unter dem Berge im Norden geschmiedet war. Doch nahm er einen leichten Helm aus Eisen und Leder, der gut auf seinen runden Schädel passte, und einen kleinen Schild mit dem Wappen des Hauses Eorl, einem galoppierenden Pferd, weiß im grünen Feld. »Möge er dich schützen«, sagte Theoden. »Er wurde zu Tengels Zeiten für mich angefertigt, als ich ein Knabe war.« Gimli verneigte sich. »Ich bin stolz, Herr der Mark, euer Wappen zu tragen. Es ist mir sogar lieber, ein Pferd zu tragen, als mich von einem Pferd tragen zu lassen. Ich habe gern Boden unter den Füßen. Aber vielleicht kommen wir noch an einen Platz, wo ich stehend kämpfen kann.« »Das mag wohl so kommen«, sagte Theoden. Der König stand nun vom Tisch auf, und sogleich kam Eowyn herbei und brachte Wein. »Fertu Theoden Hal«, sagte sie, »nehmt nun diesen Becher und trinket zu froher Stunde. Möget ihr wohlbehalten heimkehren.« Theoden trank aus dem Becher, und dann reichte sie ihn jedem der Gäste. Als sie vor Aragorn stand, stockte sie plötzlich und sah ihn schweigend und mit leuchtenden Augen an. Lächelnd blickte er hinab in ihr schönes Gesicht, doch als er den Becher nahm, streiften sich ihre Hände, und er spürte, wie sie bei der Berührung erzitterte. »Sei gegrüßt, Aragorn, Arathorns Sohn«, sagte sie. »Sei gegrüßt, Jungfrau von Rohan«, antwortete er, aber nun mit betroffener Miene und nicht mehr lächelnd. Nachdem sie alle getrunken hatten, ging der König durch die Halle zur Tür. Die Wachen und die Herolde erwarteten ihn dort, und alle Edlen und Oberen waren versammelt, die in Edoras oder in der Nähe wohnten. »Seht, ich reite aus, und es könnte mein letzter Ritt werden«, sagte der König. »Ich habe kein Kind. Mein Sohn Theodred ist gefallen. Ich ernenne Eomer, meinen Schwestersohn, zu meinem Erben. Kehrt keiner von uns beiden wieder, so wählt einen neuen Herrn, wie euch gut dünkt. Aber einem muss ich nun das Volk anvertrauen, das zurückbleibt, dass er es an meiner Stadt regiert. Wer von euch will bleiben?« Niemand sagte ein Wort. »Gibt es denn keinen, den ihr nennen wollt? Zu wem hat mein Volk Vertrauen?« »Zum Hause Eorl«, antwortete Hama. »Aber auf Eomer kann ich nicht verzichten, und er würde auch nicht bleiben wollen«, sagte der König, »und er ist der Letzte dieses Hauses.« »Ich sprach nicht von Eomer«, sagte Hama, »und er ist nicht der Letzte?« »Die Letzte ist Eowyn, Eomunds Tochter, seine Schwester. Sie ist furchtlos und großherzig, alle lieben sie. Lass sie Fürstin der Eorlinger sein, solange wir fort sind.« »So sei es«, sagte Theoden, »lasst die Herolde ausrufen, dass Frau Eowyn das Volk führen wird.« Dann setzte sich der König auf eine Bank vor der Tür, und Eowyn kniete nieder und empfing von ihm ein Schwert und einen prächtigen Harnisch. »Lebe wohl, Schwestertochter«, sagte er, »dunkel ist die Stunde, aber vielleicht kehren wir wieder in die goldene Halle. Doch in Dunhark kann das Volk sich lange verteidigen, und wenn die Schlacht verloren geht, werden alle dorthin kommen, die sich retten können. »Sprich nicht so«, sagte sie, »lang wie ein Jahr wird mir jeder Tag sein, bis ihr wiederkehrt.« Aber bei diesen Worten blickte sie Aragorn an, der nahe beistand. »Der König kehrt wieder«, sagte er, »befürchte nichts. Nicht im Westen, im Osten erwartet uns das Schicksal.« Unter mit Gandalf an der Seite, die anderen folgten. Aragorn blickte zurück, als sie zum Tor gingen. Eowyn stand allein vor dem Haus am Kopf der Treppe, das Schwert senkrecht vor sich gestellt, beide Hände auf dem Heft. Jetzt trug sie den Harnisch, er glänzte silbern in der Sonne. Gimli ging neben Legolas, die Axt auf der Schulter. »Na, endlich geht es los«, sagte er. »Die Menschen machen viele Worte vor jeder Tat. Die Axt wird mir schon ganz unruhig in der Hand. Aber gern will ich glauben, dass diese Rohirrim auch ihren Mann stehen, wenn's drauf ankommt. Nur ihre Art Krieg ist nichts für mich. Wie soll ich überhaupt aufs Schlachtfeld kommen? Ich wollte, ich könnte hinlaufen, statt mich wie ein Sack in Gandalfs Schoß mitschleppen zu lassen.« »Sicherer als an so manchem anderen Platz sitzt du dort«, sagte Legolas, »doch ohne Zweifel wird er dich gern absetzen, wenn es zum Hauen und Stechen kommt. Oder Schattenfell selbst würde es tun. Die Axt ist keine Waffe für einen Reiter.« »Und ein Zwerg ist kein Reiter. Orkhälse will ich durchhauen, nicht Menschenschädel rasieren«, sagte Gimli und tätschelte den Griff seiner Waffe. Am Tor fanden sie eine große Schar Männer, alte und junge, alle schon im Sattel. Mehr als 1000 waren dem Aufruf gefolgt. Ihre Speere waren wie ein jung aufschießender Wald. Mit lautem Freudengeschrei begrüßten sie Theoden. Einige hielten sein Pferd Schneemähne bereit, andere hatten Aragorns und Legolas Pferde herbeigeholt. Gimli runzelte verdrossen die Stirn, aber Eomer, sein Pferd am Zügel führend, trat an ihn heran. »Sei gegrüßt, Gimli, Gloins Sohn«, rief er. »Noch hatte ich keine Zeit, unter deiner Zuchtrute, wie du mir verheißen hast, artige Worte zu lernen. Doch sollen wir unseren Streit nicht ruhen lassen? Jedenfalls werde ich nicht wieder schlecht über die Herren des Waldes reden.« »Ich will meinen Zorn für eine Weile vergessen, Eomer, Eomunds Sohn«, sagte Gimli. »Doch solltest du Frau Galadriel je mit eigenen Augen sehen, so sollst du mir bestätigen, dass sie die schönste aller Frauen ist, oder es ist aus mit unserer Freundschaft.« »Es sei«, sagte Eomer. »Doch bis dahin verzeih mir, und zum Zeichen unserer Versöhnung bitte ich dich, mit mir zu reiten. Gandalf reitet mit dem Herrn der Mark an der Spitze, aber mein Pferd Feuerfuß wird uns beide tragen, wenn es dir recht ist.« »Ich danke dir herzlich«, sagte Gimli hoch erfreut. »Gern will ich mit dir aufsitzen, wenn mein Genosse Legolas neben uns reitet.« »So soll es sein«, sagte Eomer. »Legolas links von mir, Aragorn rechts, und niemand wird wagen, sich uns in den Weg zu stellen.« »Wo ist Schattenfell?«, sagte Gandalf. »Er läuft frei auf den Wiesen herum«, antwortete man ihm. »Von keinem Menschen lässt er sich berühren. Dort ist er unten an der Furt, wie ein Schatten zwischen den Weiden.« Gandalf pfiff durch die Finger und rief den Hengst laut beim Namen. Und in einiger Entfernung warf er den Kopf hoch und wieherte, machte kehrt und kam pfeilschnell auf das Heer zugestürmt. »Nehme der Atem des Westwinds sichtbare Gestalt an, sähe er so aus«, sagte Eomer, als das prächtige Pferd herankam, bis es vor dem Zauberer stehen blieb. »Die Übergabe des Geschenks scheint schon vollzogen«, sagte Theoden. »Aber hört mich, ihr alle. Hier nun ernenne ich meinen Gast Gandalf Graumantel, den klügsten aller Ratgeber und willkommensten aller Reisenden, zum Fürsten der Mark. Und als ein Edler unter den Eolingas soll er gelten, solange unser Geschlecht währt. Und ich schenke ihm Schattenfell, den Fürsten der Pferde.« »Ich danke euch, König«, sagte Gandalf. Dann plötzlich schlug er den grauen Mantel zurück, warf seinen Hut beiseite und schwang sich auf den Rücken des Pferdes. Sein schneeweißes Haar wehte im Wind, und sein weißes Gewand strahlte blendend hell in der Sonne. »Seht den weißen Reiter«, rief Aragorn, und alle nahmen den Ruf auf. »Unser König und der Weiße Reiter«, riefen sie, »auf, Eorlingas!« Die Trompeten erschallten, die Pferde bäumten sich auf und wehrten, Speere wurden an die Schilde geschlagen, dann hob der König die Hand, und mit einem Mal, wie wenn ein Gewitter losbricht, ritt das letzte Aufgebot von Rohan donnernd gen Westen. Noch lange sah Eowyn ihre Speere über die Ebene blinken, als sie allein vor der Tür des Hauses stand, in dem es nun still war. Helms Klamm. Die Sonne stand schon tief im Westen, als sie von Edoras aufbrachen. Sie schien ihnen in die Augen und überzog die wogenden Felder von Rohan mit einem goldenen Schleier. Ein ausgetretener Weg führte nordwestwärts an den Ausläufern des Weißen Gebirges entlang, und ihm folgten sie, auf und nieder durchs grüne Land, durch die Furten der vielen kleinen, eiligen Bäche. Weit rechts voraus ragten die Nebelberge auf und wurden mit jeder Meile dunkler und höher. Langsam ging vor ihnen die Sonne unter, hinter ihnen wurde es Abend. Sie ritten weiter, es musste sein. Die Befürchtung, zu spät zu kommen, trieb sie zu höchster Eile und gestattete nur wenige Pausen. Schnell und ausdauernd waren die Rosse von Rohan, aber noch viele Wegstunden lagen vor ihnen, mehr als 40 in der Linie des Vogelflugs von Edoras bis zu den Isenfurten, wo sie die Mannen des Königs noch vorzufinden hofften, die Sarumans Heere aufhielten. Die Nacht umfing sie. Endlich machten sie Halt und schlugen ein Lager auf. Etwa 5 Stunden waren sie geritten und ein gutes Stück weit auf der Ebene nach Westen gekommen, aber mehr als die Hälfte des Weges hatten sie noch vor sich. In einem großen Kreis ließen sie sich nieder unter dem gestirnten Himmel und dem zunehmenden Mond. Sie entzündeten kein Feuer, denn es war ungewiss, wo der Feind stand. Ringsum stellten sie berittene Wachen auf, und Kundschafter ritten weit voraus, wie Schatten zwischen den Falten des Landes. Allzu langsam verging die Nacht, ohne dass Nachrichten oder Warnungen eingingen. Im Morgengrauen wurden die Hörner geblasen, und binnen einer Stunde waren sie wieder auf dem Marsch. Noch hingen keine Wolken am Himmel, aber die Luft war drückend und für die Jahreszeit zu warm. Die aufgehende Sonne war in Dunst gehüllt, und hinter ihr drein zog eine langsam anschwellende Dunkelheit am Himmel herauf, als käme ein mächtiges Gewitter von Osten. Und auf der anderen Seite, im Nordwesten, schien eine zweite Dunkelheit sich zu Füßen des Nebelgebirges zu ballen, ein Schatten, der langsam vom Tal des Zauberers herabkroch. Gandalf blieb zurück, bis Legolas herankam, der neben Eomer ritt. »Du hast die scharfen Augen deines schönen Volkes, Legolas«, sagte er, »und kannst auf 3 Meilen Entfernung einen Spatzen von einem Finken unterscheiden. Sag mir, kannst du dort gegen Isengard hin irgendetwas erkennen?« »Viele Meilen sind es bis dort«, sagte Legolas und spähte aus, die Augen mit der langen Hand abschirmend. »Ich sehe etwas Dunkles. Formen bewegen sich darin, große Gestalten fern am Ufer des Flusses. Aber was das ist, kann ich nicht sagen. Nicht Nebel oder eine Wolke ist es, die mir die Sicht nimmt, sondern ein Schattenschleier, den eine Macht über das Land legt und der langsam flussabwärts wandert. Es ist, als flute das Zwielicht unter den unzähligen Bäumen von den Höhen herab. »Und hinter uns her kommt ein echtes Unwetter aus Mordor«, sagte Gandalf. »Das wird eine stockfinstere Nacht.« Im Laufe des 2. Tages nahm die Schwüle zu. Am Nachmittag begannen die Wolken sie zu überholen. Ein düsterer Baldachin mit dicken, wogenden Rändern und Flecken von blendend hellem Licht. Blutrot versank die Sonne in einem rauchigen Dunst. Die Speerspitzen der Reiter schienen aufzuflammen, als die letzten Strahlen die steilen Wände unter den Gipfeln der Trihirne entzündeten. Ganz nahe waren sie ihnen nun schon, am nördlichsten Arm des Weißen Gebirges, den 3 gezackten Hörnern, die in den Sonnenuntergang ragten. Und im letzten Abendrot sahen die Männer in der Vorhut einen schwarzen Punkt in der Ferne, einen Reiter, der ihnen entgegenkam. Sie hielten an und erwarteten ihn. Er kam, ein müder Krieger mit zerbeultem Helm und gespaltenem Schild. Langsam stieg er vom Pferd und stand eine Weile nur keuchend da. Als er wieder sprechen konnte, fragte er, »Ist Eomer da? Endlich kommt er, aber zu spät und mit zu schwachen Kräften. Alles ist schief gegangen, seit Theodred gefallen ist. Gestern wurden wir unter schweren Verlusten über den Isen zurückgedrängt. Viele kamen beim Übergang um. Dann setzten in der Nacht frische Kräfte über den Fluss und griffen unser Lager an. Ganz Isengard muss auf den Beinen sein. Und Saruman hat auch noch die wilden Hirtenvölker aus den Hügeln von Dunland jenseits der Flüsse ausgerüstet und auf uns losgelassen. Wir wurden überwältigt. Unser Schildwall brach. Erkenbrand von der Westfold hat sich mit allen, die er um sich sammeln konnte, in Richtung auf seine Festung in Helms Klamm zurückgezogen. Der Rest ist versprengt. Wo ist Eomer? Sagt ihm, da vorne ist nichts mehr zu hoffen. Er soll umkehren nach Edoras, ehe die Wölfe von Isengard dort sind. Theoden, der bisher hinter seiner Leibwache geblieben war, wo ihn der Mann nicht sehen konnte, trieb sein Pferd vorwärts. »Komm, tritt vor mich her, Keol«, sagte er. »Ich bin da. Das letzte Aufgebot der Eorlingas ist ausgeritten. Es kehrt nicht ohne Schlacht um.« Das Gesicht des Mannes hellte sich auf vor Freude und Staunen. Er nahm Haltung an, dann kniete er nieder und bot dem König sein schartiges Schwert dar. »Zu Befehl, Gebieter«, rief er, »und verzeiht mir, ich dachte...« »Du dachtest, ich bleibe in Meduseld, krumm wie ein alter Baum unterm Winterschnee. So war es auch, als du zuletzt da warst. Aber ein Westwind hat die Zweige freigeschüttelt«, sagte Theoden. »Gebt dem Mann ein frisches Pferd. Reiten wir Erkenbrand zu Hilfe.« Ach, war Gandalf allein ein kleines Stück vorausgeritten. Er hielt an, schaute nordwärts nach Isengard und westwärts in die sinkende Sonne. Nun kam er zurück. »Reite, Theoden«, sagte er, »reite nach Helms Klamm, nicht zu den Isenfurten, und haltet euch nicht auf in der Ebene. Ich muss euch für eine Weile verlassen, ein dringendes Geschäft. Schattenfell wird zeigen müssen, was er kann.« Zu Aragorn, Eomer und dem Gefolge des Königs gewandt, rief er, »Behütet mir den Herrn der Mark gut, bis ich zurück bin. Erwartet mich an Helms Tor. Lebt wohl!« Er sagte ein Wort zu Schattenfell, und der Hengst schoss davon wie ein Pfeil von der Sehne. Im Handumdrehen war er fort, ein silberner Schimmer im Sonnenuntergang, ein Wind, der übers Gras fährt, ein aus dem Blickfeld flüchtender Schatten. Schneemähne schnob und bäumte sich auf, er wäre gern gefolgt, doch nur ein Vogel mit starken Schwingen hätte Schattenfell noch einholen können. »Was das wohl zu bedeuten hat?« sagte einer von der Leibwache zu Hammer. »Dass Gandalf Graumantel es eilig hat«, antwortete Hammer. »Immer kommt und geht er unerwartet.« »Was Schlangenzunge dazu sagen würde, wenn er hier wäre, kann man sich denken«, sagte der andere. »Stimmt schon«, sagte Hammer, »aber ich für meinen Teil warte lieber ab, bis wir Gandalf wiedersehen.« »Da kannst du vielleicht lange warten«, sagte der andere. Von der Straße zu den Isenfurten bog das Heer nun ab und wandte sich nach Süden. Nacht brach herein, und immer noch ritten sie weiter. Die Berge kamen näher, aber die hohen Gipfel der Trihirne standen nur noch trüb am dunkelnden Himmel. Einige Meilen weiter, am äußersten Ende des Westfoldtals, lag eine grüne Talmulde, eine große Einbuchtung ins Gebirge, von der eine Schlucht in die höheren Lagen hinaufführte. »Helms Klamm«, nannten die Bewohner des Landes diese Schlucht, nach einem Helden aus alter Zeit, der dort Zuflucht genommen hatte. Immer schmaler und steiler werdend, zog sie sich von Norden her im Schatten der Trihirne in die Berge hinein, bis die krähenumflogenen Klippen zu beiden Seiten wie riesige Türme aufragten und das Licht aussperrten. Bei Helms Tor, dem Eingang in die Schlucht, sprang ein Felsabsatz aus der Wand an der Nordseite vor, und auf dessen Rand standen mächtige alte Mauern, die einen hohen Turm umgaben. Mit Hilfe von Riesen, so erzählte man sich, hätten die Seekönige von Gondor in ihren fernen Ruhmestagen diese Festung erbaut. Die Hornburg wurde sie genannt, denn ein Horn, das vom Turm herabgeblasen wurde, hallte in der Schlucht wieder, als kämen längst vergessene Heerscharen aus den Höhlen unter den Bergen hervor. Außerdem hatten die Menschen der alten Zeit eine Mauer von der Burg bis zur südlichen Felswand gezogen, um den Eingang in die Schlucht zu versperren. Unter ihr floss in einer breiten Rinne der Klammbach hindurch. Er wand sich um den Fuß des Hornfelsens und strömte dann über einen grünen, sich nach unten verbreiternden Hang, der von Helms Tor sachte zu Helms Damm hin abfiel. Von da floss er ins Klammtal und weiter in die Westfold hinaus. In der Hornburg hinter Helms Tor hatte Erkenbrand seinen Sitz, der Herr der Westfold an der Westgrenze der Mark. Als die Kriegsgefahr die Tage verdüsterte, hatte er klugerweise die Mauer ausgebessert und alle Befestigungsanlagen verstärkt. Die Reiter waren noch unterhalb der Einmündung in die Talschlucht, als sie Rufe und Hornstöße der vorausreitenden Kundschafter hörten. Aus der Dunkelheit kamen Pfeile geflogen. Einer der Kundschafter kam eilends zurück und berichtete, dass Wolfsreiter im Tal seien und dass ein Heer von Orks und wilden Menschen von den Isenfurten nach Süden eilte, offenbar nach Helms Klamm. »Wir haben viele Leichen der unsrigen